بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit der Frage Nummer 102. Was ist der Beweis aus dem Koran über den Iman an den Tag der Auferstehung? An den jüngsten Tag auf Deutsch. Also jetzt geht es über das nächste Kapitel sozusagen, der Glaube an den jüngsten Tag. Und er sagt, bringt hier Beweise aus dem Koran. Er sagt, diejenigen, die nun nicht an die Begegnung mit uns erwarten und mit dem diesseitigen Leben zufrieden sind und darin Ruhe finden und die gegenüber unsere Zeichen unachtsam sind, deren Zufluchtsort wird das Feuer sein und was für sie erworben hat. Und er sagt, dass Allah subhanahu sagt, wer die Begegnung mit Allah erwartet, so wird Allahs Frist sicher kommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sicherlich, was euch angedroht wird, ist wahr und das Gericht wird gewiss hineinbrechen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss die Stunde kommt bestimmt, an ihr gibt es keinen Zweifel. Und das sind natürlich sehr wenige Beweise. Aus Koran gibt es zahlreiche, wenn nicht sogar fast auf jeder zweiten Seite, ist eine Warnung, ein Beweis dafür, dass der jüngste Tag kommen wird, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala an so vielen Stellen warnt er die Leute, die Menschen, die Gläubigen, ja, dass sie gute, rechtschaffene Taten tun sollen, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird sie fragen und. Das sind einige davon, die hier erwähnt werden, dass das jüngste Gericht, der jüngste Tag, und der jüngste Tag hat auch sehr viele Namen, inshallah ta'ala, stattfinden wird. Und er bringt hier die Beweise eben aus Koran, und die genügen eigentlich einem, wer gläubig ist, wer an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, der muss auch an den jüngsten Tag glauben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt auch, an vielen Hadithen, wer an Allah glaubt und an den jüngsten Tag glaubt. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Es gibt sehr viele Hadithe, die bezüglich dessen sind, inshallah ta'ala. Aber das ist bezüglich der Beweis für den Iman, dass wir an den jüngsten Tag glauben müssen. Und dass diese Sache eine grundlegende Aqida-Stützpfeiler ist, die wir inshallah benötigen, dass unser Iman vollständig ist. Wer nicht an den jüngsten Tag glaubt, faqad kafar. Mit einheitlicher Sache. Wenn ich an den jüngsten Tag glaube, dass er abgerechnet wird, dann ist ja das Leben ist nur Spiel und Spaß. Deswegen, das ist eine Pflicht für den Gläubigen, dass er daran glaubt. Und was das bedeutet, erfahren wir inshallah in der nächsten Frage.